Gefangene wird für schuldig befunden, die Stadt Paris rechtswidrig betreten, einen kirchlichen Soldaten niedergestochen und das Verbrechen der Hexerei begangen zu haben. Sie wird verurteilt zum Tode.